Die Fotze! Ich hab's nicht. so laut sind. Geht das nicht lauter? Nicht so laut. Geht das nicht lauter? Nicht so laut. Geht das nicht lauter? Man sieht den ganzen Tag. Also ich habe im Endeffekt in Abständen von 5 Minuten immer die Nase gezogen. Man sieht den ganzen Tag. Let's go. Es geht. Dance.

Thank you. sehr enttäuscht von euch. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Thank you. Die wussten gar nicht, wo sie sind und die kriegten also erstmal Angstgefühle sogar. Die mussten erst zwei, dreimal das durchmachen, um dann wirklich dabei zu sein. Dann fanden sie es richtig toll. Thank you. Thank you. Schweine! Fliegende!